Kartenspiel. Begrüßen möchten wir Sie heute zu Kleine Eheverbrechen, ein Hörspiel nach einem Bühnenstück von Erik Emmanuel Schmidt. Der französische Bestsellerautor zeigte sich in seinem 2003 in Paris mit riesigem Erfolg aufgeführten Zwei-Personen-Stück als schwarzhumorig-komödiantischer Autor von einer anderen Seite. Ein Kriminalschriftsteller hat bei einem Unfall sein Gedächtnis verloren. Eine Frau, die behauptet, seit 15 Jahren mit ihm verheiratet zu sein, scheint ihm vollkommen fremd. Zwischen beiden beginnt ein erbitterter Schlagabtausch, für die Zuschauer Auftakt für ein verstörendes Hin und Her und ein beinahe diabolisches Versteckspiel. Wir wünschen gute Unterhaltung. Es könnte Nacht sein, in einer Wohnung. Ein Schlüssel glitter ins Schloss. Eine Tür wurde geöffnet. Im fahlen Licht des Flurs sähe man zwei Schatten. Die Frau ging ins Zimmer. Der Mann blieb auf der Schwelle stehen. Einen Koffer in der Hand. Sie würde die Lampen anmachen. Eine nach der anderen. Und? Mit großer Geste würde sie das Zimmer präsentieren. Als hätte sie es eigens für diesen Auftritt präpariert. Lass dir Zeit. Konzentrier dich. Er würde seinen Blick über das Mobiliar schweifen lassen und dann resigniert den Kopf sinken. Nichts? Nichts. Kleine Eheverbrechen. Von Erik Emmanuel Schmidt. Aus dem Französischen von Elke Bahr. Regie Norbert Schäffer. Das ist der Sessel, in den du so gerne liest. Sieht etwas mitgenommen aus. Ich habe dir 100-mal vorgeschlagen, ihn neu beziehen zu lassen. Aber du hast protestiert, entweder der Polsterer oder ich. Anscheinend muss nicht nur der Bezug erneuert werden. Nur ein unbequemer Sessel ist ein guter Sessel, hast du immer gesagt. Was sich da in deine linke Pobacke bohrt, war für dich eine intellektuelle Sprungfeder, ein Gedankenstachel, ein... Bin ich ein Fakir? Setz dich an deinen Schreibtisch. Hier hast du immer an deinen Büchern gearbeitet. Habe ich womöglich auch eine Theorie über quietschende Stühle? Allerdings. Ich scheine wohl zu allem eine eigene Theorie zu haben. Zu fast allem. Nach 15 Jahren ehelicher Zweisamkeit bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich deine gesammelten Theorien auf einen, allerdings fundamentalen Leitsatz bringen lassen, nie auch nur einen Finger im Haus zu krümmen. Mit mir zu leben war die Hölle, nicht wahr? Keine Frage. Aber ich hänge an dieser Hölle. Luzifers luzide Gefährtin. Seltsam. Ich habe das Gefühl, ein erwachsenes Neugeborenes zu sein. Seit wann bin ich... Seit 2 Wochen. Erst? Mir kam das ziemlich lang vor. Mir nicht. Habe ich Ihnen schon... Dir. Habe ich dir schon die Sache mit der Krankenschwester erzählt? Die Sache mit der Krankenschwester? Na, die Schwester kommt rein, sagt, wie geht's, Monsieur Soubiry? Und kaum ist sie weg, mobilisiert der Kranke die letzten Reserven, um das Blatt mit seiner Fieberkurve abzureißen, auf dem tatsächlich geschrieben steht Gilles Soubiry. Ein Name, der mir rein gar nichts sagt. Aber im gleichen Moment fallen mir lauter Namen aus der Kindheit ein. Mickey Maus, Puderbär, Fantomas oder Schneewittchen. Und plötzlich wird mir klar, dass ich gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Ich habe mein Gedächtnis verloren, die Erinnerung an mich selbst. Dafür kenne ich noch alle lateinischen Deklinationen, alle russischen Konjugationen, das griechische Alphabet und das Einmaleins. Wie ist das möglich? Ich versuche nicht, in Panik zu geraten. Vielleicht hat der Schnürverband mein Gedächtnis zusammengepresst. Sobald man mir das Ding abnimmt, wird wieder alles an seinen Platz rücken. Tage später betritt eine Krankenschwester ohne Schwesterntracht mein Zimmer. Eine schöne Frau. Sie sagt kein Wort. Sie lächelt mich an. Sie nimmt meine Hand, streichelt meine Wangen. Und dann verkündet diese Dame in Zivil, sie sei meine Frau. Übrigens, sind Sie da wirklich sicher? Ganz sicher. Sie sind nicht zu diesem Dienst hier abkommandiert worden? Ich bin deine Frau. Und Sie sind? Du bist sicher, dass wir hier wohnen? Todsicher. Und was machen wir jetzt? Wir räumen deine Sachen ein und nehmen unser Leben wieder auf. Was machen wir, wenn mein Gedächtnis nicht zurückkommt? Es kommt zurück. Ich habe sie gesehen und nicht erkannt. Sie haben mir ein Fotoalbum gebracht und ich hatte den Eindruck, in einem Telefonbuch zu blättern. Wir kommen nach Hause und ich fühle mich wie im Hotel. Nichts ist mir vertraut. Alles ist da. Nur ich bin verschwunden. Mein Ich ist weg. Dass eine Amnesie anhält, kommt äußerst selten vor. Was werden Sie tun? Du. Was wirst du tun, wenn... Willst du mit einem hirnlosen Doppelgänger leben? Warum nicht? Das kannst du nicht, Lisa. Nicht, wenn du mich liebst. Du würdest keine leere Hülle lieben. Alt, krank, behindert oder entstellt, ja, solange ich bleibe, wie ich bin. Sagen Sie, lieben Sie mich überhaupt? Du. Liebst du mich? Bin ich wenigstens nett und sympathisch? Haben Sie ihn geliebt, diesen Mann? Welchen Mann? Ihn. Mich, als ich noch ich war. Ihren Ehemann. Bitte beruhigen Sie sich. Aha, wir siezen uns. Sie sind nicht meine Frau. Ich muss weg hier, sofort. Doch, Schiel, ich bitte dich. Du machst mich ganz konfus mit deinen Fragen. Dass ich dich gesiezt habe, war nur ein Reflex. Ein Reflex? Ein grammatikalischer Reflex. Du sagst dauernd sie und redest von ihm statt von dir. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran bin. Ich auch nicht. Ja, was hattest du mich gefragt? Ob du deinen Mann geliebt hast. Hast du deine Tabletten genommen? Meine Krankheit lässt sich nicht mit Tabletten kurieren. Was soll diese Manie, mich mit Pillen vollzustopfen, sobald ich eine Gefühlsregung zeige? Schiel! Und du machst dich auch noch lustig über mich. Wunderbar, Schiel. Es geht dir besser. Du kommst wieder zu dir. Das ist einer deiner Standardsätze. Was soll diese Manie, mich mit Pillen vollzustopfen, sobald ich eine Gefühlsregung zeige? Glücklich, mich für einen Moment wiedererkannt zu haben, würde sie mich auf die Stirn küssen. Er würde mich in den Arm nehmen. Seine Lippen würden meine beinahe berühren. Ist es was Körperliches zwischen uns? Sehr... Nase an Nase. Sehr im Sinne von sehr stark? Oder sehr... Sehr stark und sehr oft. Kein Wunder. Er würde mich wieder küssen wollen. Aber sie würde sich mir entziehen. Warum darf ich dich nicht küssen? Dafür ist es noch zu früh. Tut mir leid, ich verschwinde. Das klappt nicht. Gilles! Geh nach Hause. Wo soll das sein? Hier ist dein Zuhause. Bitte, hilf mir, mich zu erinnern. Was hältst du von diesen Bildern? Sie sind das Einzige, was mir an dieser Wohnung gefällt. Wirklich? Offenbar sind sie alle von einem Maler. Sie sind von dir. Na bravo, von wem sonst? Was sagst du? Von mir? Ja. Ich schreibe nicht nur. Ich kann auch malen. Sieht so aus. Ich entdecke mehr und mehr, was für ein toller Typ ich bin. Alle Achtung. Glücklich verheiratet, ein guter Liebhaber, Maler, Schriftsteller, Begründer bahnbrechender Theorien. Ich hätte mich wirklich gern kennengelernt. Du hättest dir gefallen. Verdiene ich Geld mit der Malerei? Nein, nur mit deinen Kriminalromanen. Aha. Was für eine Art von Ehemann war ich? Etwas präziser. War ich eifersüchtig? Überhaupt nicht. Ja. Du hast immer gesagt, dass du mir vertraust. Das hat mir gut gefallen. Hast du diesen Mangel an Eifersucht irgendwie ausgenutzt? Inwiefern? Indem du mir Grund gegeben hast, eifersüchtig zu sein. Nein. Und ich? War ich treu? Ja. Puh. Jedenfalls, soweit ich weiß. Falls du mich doch betrogen hast, zeigt das nur, dass du außergewöhnlich talentiert bist in der Kunst der Verstellung. Bestimmt nicht. Oder die Gabe hast, an mehreren Orten gleichzeitig zu sein. Wie sollst du mich betrogen haben, wenn du nie vor die Tür gehst? Immer nur lesen, schreiben, malen. Wie willst du das angestellt haben? Ja, wie? Deine Treue war mir immer wichtig. Ich habe nicht genug Selbstvertrauen, Tag für Tag gegen irgendwelche Rivalinnen anzukämpfen. Mir scheint, wärst du aber gut gerüstet für den Kampf. Es gibt wenige Frauen in deinem Alter. Es gibt nicht nur Frauen in meinem Alter auf dieser Welt. Mit 20 ist das noch kein Thema. Aber ab 40, einer Frau wird ihr Alter bewusst, wenn sie entdeckt, dass es jüngere Frauen als sie gibt. Ich schaue jüngeren Frauen nach? Ja. Ganz schön erschreckend, jeden Moment peinliche Details erfahren zu können, die einem zum Dreckskerl machen. Ich bin auf dem Weg, mich kennenzulernen, ohne zu wissen, ob die Richtung stimmt. Welche Fehler habe ich? Du? Du hast eigentlich sehr wenige. Und die wären? Mir fällt nichts ein. Doch, deine Ungeduld. Ja, du bist wirklich sehr ungeduldig. Das ist schlecht. Hat aber Charme. Beispielsweise deine Neigung, dich schon im Fahrstuhl auszuziehen, bevor wir... Einmal hast du auf mich und... Tatsächlich? Ja, wir konnten gerade noch rechtzeitig die Tür schließen. Rechtzeitig? Nein, doch nicht. Ich glaube, es war schon zu spät. Ich kann also ohne Befürchtung abwarten, dass meine Erinnerung zurückkommt. Manchmal frage ich mich nämlich, ob mein Verstand bewusst blockiert. Ob er sich einen Vorteil davon verspricht, sich nicht zu erinnern. Einen Vorteil? Der Verstand schützt sich mit Ahnungslosigkeit, um vor der Wahrheit zu fliehen. Wir würden uns lange anschauen. Wir würden uns lange anschauen. Für einen Moment würde ich Angst haben. Für einen Moment würde ich Angst haben. Ich glaube, du machst dir Sorgen um nichts. Wirklich? Wirklich. Du wirst nichts entdecken, wofür du dich schämen müsstest. Schwörst du es? Ich schwöre. Erzähl mir von mir. Das wird langsam mein Lieblingsthema. Das war's schon immer. Oh. Na, an mangelnder Eigenliebe hast du jedenfalls nie gelitten. Dein Selbstvertrauen ist über jeden Zweifel erhaben. Schau dir nur deine Romane an. Du hast alle Bücher dir gewidmet. Für mich selbst, in Liebe und von ganzem Herzen, Gilles. Ekelhaft. Nein, das ist Selbstironie. Ich hoffe, ich habe dich auch mit Widmungen bedacht. Oh ja. Für Lisa, meine Frau, mein Gewissen, mein schlechtes Gewissen, meine Liebe, von dem, der sie anbetet, aber nicht verdient. Gilles. Lisa? Entschuldige. Eine Anwandlung von Nostalgie. Aber Lisa, ich bin da. Ich bin nicht tot. Du nicht. Aber die Vergangenheit schon. Ich habe dich sehr geliebt, Gilles. Sehr. Das hört sich an, als ob du sagen wolltest, ich habe viel gelitten, Gilles, sehr viel gelitten. Vielleicht. Durch mich? Nein. Naja, was gibt es sonst noch über dich zu erzählen? Du bummelst gern mit mir durch Boutiquen, was bei Männern selten vorkommt. Du hältst es sogar stundenlang im Schuhladen aus, wofür du einen Orden verdienst. Du hast immer eine klare Meinung zu den Kleidern, die ich anprobiere. Und manchmal treffen wir uns sogar irgendwo zum Tee. Ich trinke Tee? Leidenschaftlich gern. Du siehst irgendwie enttäuscht aus. Ich hätte mich etwas männlicher eingeschätzt. Boutiquenklamotten, ein Tässchen Tee. Das hört sich an, als wäre ich deine Busenfreundin oder dein schwuler Freund. Darin liegt ja der Reiz. Du bist eben die gelungene Mischung aus maskulinen und femininen Eigenschaften. Aha. Deshalb schreibst du auch Kriminalromane. Na, wenigstens etwas, das eindeutig männlich ist. Keineswegs. Wenn ich an eine deiner Theorien erinnern darf, da Kriminalromane überwiegend von Frauen gelesen und geschrieben werden, ist es für dich ein typisch feminines Genre, in dem sich die Frau des ewigen Gebärens überdrüssig einen Spaß daraus macht, den Tod zu bringen. Die Mütter schlagen zurück. Ich und meine Theorien. Irgendwie verstehe ich nicht ganz, was du mir erzählst. Einerseits bin ich der tolle Hecht, scharf auf Sex, ungeduldig und impulsiv. Andererseits bin ich treu, gutgläubig, nie eifersüchtig und bereit, stundenlang durch Boutiquen und Teesalons zu ziehen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Trotzdem ist es wahr. Für Lisa, meine Frau, mein Gewissen, mein schlechtes Gewissen, meine Liebe. Von dem, der sie anbetet, aber nicht verdient. Ein Mann, der so schreibt, hat sich etwas vorzuwerfen, findest du nicht? Nein. Nein? Und wieso schlechtes Gewissen? Ich habe dich ständig angetrieben, mehr zu arbeiten. Und warum von dem, der sie nicht verdient? Du hattest immer einen Minderwertigkeitskomplex mir gegenüber. Ich? Dein Vater war Bauer, meiner Botschafter. Wer im Mist geboren ist, verliert nie den Stallgeruch. Dein Spruch. Hör auf, mich ständig zu zitieren. Du klingst wie eine Witwe. Das bin ich ja auch in gewisser Weise. Jedenfalls vorübergehend. Eine Witwe mit großer Zukunft. Der Aussicht, bald keine mehr zu sein. Verzeih mir. Es ist sehr schmerzhaft, anderen glauben zu müssen, wenn man wissen will, wer man ist. Das geht uns allen so. Trinken wir auf deine Rückkehr. Das muss doch ein komisches Gefühl sein, einen Unbekannten vor sich zu haben, mit dem man verheiratet ist. Ja, schon. Aber es ist auch erfrischend. Und für dich? Für mich? Weißt du, ich habe eigentlich nur Schiss. Sonst gar nichts. Ich folge einer Frau, die ich gar nicht kenne, die mich anlächelt, die mich in ihre Wohnung mitnimmt und die mir zu verstehen gibt, dass zwischen uns alles möglich wäre. Schließlich bin ich ihr Ehemann. Eigentlich wäre es doch ganz nett, wenn ich mein Gedächtnis nicht wiederfinde. Dann hätten wir sowas wie eine zweite Hochzeitsnacht. Wo hat übrigens die erste stattgefunden? In Italien. Wie banal. Ja. Aber eine wirklich schöne Erinnerung. Nicht für jeden. Wo soll ich denn heute Nacht schlafen? Im Gästezimmer. Hier gibt's ein Gästezimmer? Nein. Ah. Aber ein Sofa für den Notfall. Notfall? Genau das bin ich. Leider. Setz nicht gleich deinen Dackelblick auf. Du weißt genau, dass du mich damit immer rumkriegst. Ja, tatsächlich. Er würde seine erotische Wirkung testen. Sie würde mich gewähren lassen, eine Weile. Und dann? Nein, das wäre zu einfach. Entschuldige, ich werde es dir erklären. Warte, ich schenke uns erstmal noch ein Schlückchen ein. Ach, du hast ja fast gar nichts getrunken. Du weißt, dass das schon dein dritter Whisky ist. Na und? Lisa, kann es sein, dass du trinkst? Nein, ich nicht, aber du. Ich? Ich trinke? Manchmal, abends. Du hast einen Hang dazu. Zu viel? Ja, schon. Ich danke Whisky, rede dummes Zeug, deliriere. Habe ich dich auch schon geschlagen? Ich habe nur gesagt, dass du abends gern ein, zwei Gläser trinkst. Hast du nicht? Habe ich doch. Lisa, ich glaube, wir hatten Probleme und du versuchst, sie klein zu reden. Wir hatten keine Probleme. Sei nicht kindisch. Wir hatten nie Probleme, jedenfalls nicht mehr als andere. Na schön, natürlich gab es auch Probleme, aber das ist doch normal nach so vielen Jahren. Zum Beispiel? Abnutzungserscheinungen. Was für Abnutzungserscheinungen? Die Lust hat nachgelassen. Hast du mich deshalb abblitzen lassen? Das scheint mir alles nicht besonders schlüssig. Wo hatte ich eigentlich meinen Unfall? Da drüben. Ich hatte dir irgendwas gesagt, was dich überrascht hat. Du hast dich plötzlich umgedreht, als du die Treppe runter bist. Dabei hast du das Gleichgewicht verloren und bist auf den Balken hier geschlagen. Er würde die Unfallstelle genauestens inspizieren, sich aber an nichts erinnern. Er würde seufzen. Du musst Angst gehabt haben. Du lagst da wie tot. Jedenfalls wärst du nie gestürzt, wenn ich den Mund gehalten hätte. Es war alles meine Schuld. Schrecklich. Was? Sich nicht erinnern zu können. Passiert das oft, dass ich über meine Füße stolpere? Nein. Bin ich schon mal hingefallen? Nie. Und du? Ich schon. Ab und an. Siehst du, eigentlich hätte es mich treffen müssen. Oh, ich wünschte, wir könnten tauschen. Würdest du dich dann besser fühlen? Ja. Na komm. Es war nur ein Unfall. Du kannst dich nicht für einen Unfall verantwortlich fühlen. Offensichtlich bin ich also der Held meiner eigenen Krimis geworden. Inspektor James Dirty ermittelt im Dienst der Wahrheit am Ort des Verbrechens. Wieso Verbrechen? Das sagt man nur so. Aber wer weiß, vielleicht hat hier tatsächlich ein Verbrechen stattgefunden. Hör auf mit den Spielchen, bitte. Als ich hier reinkam, habe ich mich zwar an nichts erinnert, aber ich hatte gleich das Gefühl, dass hier etwas Schlimmes passiert ist. War das Einbildung? Intuition? Oder etwa die Rückkehr der Erinnerung? Was meinst du? Berufskrankheit. Schließlich schreibst du Krimis. Du lebst von Angst, Misstrauen und Verdächtigungen. Und davon, dass man stets mit dem Schlimmsten rechnen muss. Ich dachte, das liegt hinter uns. Dann hast du deine Meinung wohl geändert. Du hast immer gesagt, das Schlimmste steht uns noch bevor. Bin ich Pessimist? Im Denken. Im Handeln eher Optimist. Du lebst wie jemand, der fest aufs Leben baut und du schreibst wie einer, der an gar nichts glaubt. Pessimismus bleibt das Privileg denkender Menschen. Eine Amnesie ist ein seltsames Phänomen. Wie die Antwort auf eine Frage, die man ignoriert. Welche Frage? Eben die, nach der ich suche. Intellektuell bist du in Hochform. Ich kann mir kaum vorstellen, dass du keinen Zugang mehr zu deinem Gedächtnis hast. Intellekt und Gedächtnis sitzen in unterschiedlichen Zonen des Hirns. Wenn du es sagst... Das sage nicht ich, das sagt die Wissenschaft. Wie dem auch sei, ich bin mir auf der Spur. Ehrlich gesagt habe ich Angst vor dem, was ich erfahren könnte. Vor dem, der ich vielleicht war. Ach, Unsinn, du warst... Du bist völlig in Ordnung. Ein guter Typ, garantiert. Garantiert nicht. Das habe ich im Gefühl. Wenn ich es dir aber doch sage... Wer beweist mir, dass du recht hast? Ich... Das heißt gar nichts. Vielleicht bin ich ein Gangster. Ein schmutziger kleiner Gangster, der selbst unter seinesgleichen krumme Dinger dreht. Der auf der Straße angeschossen wurde. Und seine Frau versucht, ihm einzureden, dass es ein Unfall war, damit er sich ändert. Ja, genau, du nutzt meine Amnesie, um mich auf den Pfad der Tugend zu bringen. Gilles! Vielleicht bin ich ein Mörder. Hör auf! Warum stellst du dich dauernd als Monster hin? Weil ich fühle, dass mich irgendwas Schlimmes erwartet. Das stimmt nicht, bitte. Du kannst mir wirklich glauben. Kann ich. Selbst wenn es wahr wäre, verhieltest du dich nicht anders. Wenn ich doch dieser Dreckskerl bin, würdest du meine geistige Verwirrung nutzen, um einen besseren Menschen aus mir zu machen. Recht hast du. Ich recycle dich einfach. Aus alt wird neu. Ich verstecke deine Fehler, gebe dir Qualitäten, die du nie besessen hast, passe dich meinem Idealbild an. Dann nehme ich mein Eheleben wieder auf. Die Fassade bleibt, innen ist alles renoviert und ich amüsiere mich bestens. Der Traum aller Frauen geht in Erfüllung. Den Ehemann zu dressieren, wie es einem passt. Du hast keine Krankenschwester vor dir, sondern eine Domptöse. Auf die Hinterbeine, Pfötchen geben, an den Napf und dann aufs Kanapee. Hilfe, nur das nicht. Was? Gnade, Frauchen, nicht aufs Kanapee. Sie würde mir zärtlich übers Haar streichen. Wir reden zu viel. Das sagst du immer, wenn... Unsere Lippen würden sich beinahe berühren. Wenn was? Wenn... Ja? Wenn wir zu viel reden. Wir würden uns küssen. Leidenschaftlich. Wir würden uns auf das Kanapee fallen lassen. Ich hätte Lust auf eine zweite Hochzeitsnacht. Und wo fahren wir hin? Na, wieso wegfahren? Hier. Du hast es aber eilig. Einverstanden. Ja. Es muss ja nicht immer Portofino sein. Was hast du eben gesagt? Es muss nicht immer Portofino sein. Wie kommst du auf Portofino? Na, da haben wir doch unsere erste Hochzeitsnacht verbracht, oder? Wie, daran erinnerst du dich? Nein, das hast du mir gesagt. Wohin? Ich habe nur von Italien gesprochen. Lisa, du hast von Portofino gesprochen. Oh nein, von Italien. Unmöglich. Wie soll ich denn sonst darauf gekommen sein? Gilles, du findest dein Gedächtnis wieder. Unsinn. Endlich fängst du an, dich zu erinnern. Du hast Portofino aufgebracht. Italien. Na, vielleicht ist es dir entfallen. Aber du hast klar und deutlich Portofino gesagt. Gilles, du hast dein Gedächtnis nicht verloren. Doch. Du lügst, Gilles. Du auch, Lisa. Ich lüge? Ja. Diese Bilder da sind von dir. Du bist es, die hier malt. Dieser Gilles, der mit dir durch die Läden bummelt. Frei erfunden. Dieser Mann, der immer zu Hause hockt und dich nie betrügt. Reines Wunschdenken. Du erinnerst dich also? Nein, ich weiß nur, dass ich so nicht bin. Oh mein Gott, bitte nicht. Nicht alles wieder von vorn. Was soll nicht wieder von vorn losgehen? Du hast nie dein Gedächtnis verloren. Du weißt alles. Ich weiß nichts. Das nehme ich dir nicht ab. Du erinnerst dich. Nur partiell. Also doch, du erinnerst dich. Nicht an den Tag X. Den Tag X? Der Tag, als der Unfall passiert ist. Der ist einfach weg. Du fantasierst. Du weißt alles und lässt mich auflaufen. Amnesie, dass ich nicht lache. Du willst mich foltern, auf kleiner Flamme gar kochen, mich strafen. Du willst, dass ich mich schäme und lachst über meine idiotischen Antworten. Wofür sollte ich dich strafen wollen, Lisa? Sag mir, wofür? Entschuldige, aber ich war 2 Wochen allein. Während du dich im Krankenhaus erholt hast, umgeben von Ärzten und Krankenschwestern. Montag kam meine Erinnerung zurück. Nach und nach. Wie bei einem trockenen Schwamm, der mit jedem Wassertropfen seine Form zurückgewinnt. Du warst nicht da an diesem Tag. Aus welchen Gründen auch immer. Ich war stolz und glücklich und wollte dir eigentlich alles erzählen. Als du aber am Dienstag wiedergekommen bist, hast du mir diese Lüge aufgetischt. Deine erste. Ich? Du hast mir Bücher gebracht. Die Gesamtausgabe meiner Kriminalromane als Gedächtnisstütze. Aber einen Band hast du vergessen. Kleine Eheverbrechen. Das ist nicht von Bedeutung, hast du gesagt. Du hast das Buch gehasst und immer bedauert, es überhaupt geschrieben zu haben, hast du gesagt. Eine nette kleine Lüge. Glatt und überzeugend vorgetragen. Ich war einfach sprachlos. Kleine Eheverbrechen war mein ganzer Stolz. Und dann kommst du und behauptest seelenruhig das Gegenteil. Wo ist das Problem? Es war schließlich nicht gerade ein Bestseller. Das waren andere Bücher von mir auch nicht. Ich hasse das Buch und du liebst es. Na und? Hier, ich beschreibe das Paar als Mörderduo. Von Anfang an verbindet sie Gewalt. Aus Lust fällt der eine über den anderen her, dringt ein Körper in den anderen ein, unter Stöhnen, Schweiß und Schmerz, in einem Kampf bis zur totalen Erschöpfung. Dann schließen sie einen Waffenstillstand namens Ehe und treten gemeinsam gegen den Rest der Welt an. Sie fordern Rechte, Vorteile, Privilegien ein, benutzen ihre Kinder, die sichtbaren Ergebnisse ihrer Ringkämpfe, um sich den Respekt der anderen zu sichern. Sie geben ihre lustvollen Liebesumarmungen als Dienst an der Menschheit aus, verteilen Ohrfeigen, Fußtritte und Strafen unter dem Deckmantel der Erziehung und zwingen dem Nachwuchs ihre Launen und ihre Dummheit auf. Die Familie. Der pure Egoismus im Gewand des Altruismus. Wenn die Kinder aus dem Haus gehen, entstehen neue Killerpaare. Und die alten Raubtiere gehen einer auf den anderen los, wie zu Anfang. Aber diesmal fallen die Lendentritte härter aus. Marotten, Krankheiten, Taubheit, Gleichgültigkeit, Senilität. In diesem Kampf ist alles erlaubt. Sieger ist der, der den anderen als erster beweint. Ein langer Weg, der bis zum Tod führt und wo man über Leichen geht. Wenn ein Paar vor den Traualtar tritt, müsste man sich fragen, wer zuerst zum Mörder wird. Bravo. Ich klatsche, um nicht zu kotzen. Warum habe ich das wohl geschrieben? Das habe ich dich auch gefragt. Und du hast geantwortet, das ist Realität. Vielleicht. Aber warum soll man sich die Realität denken, wie sie ist? Warum nicht so, wie man sie gerne hätte? Als du mir am Dienstagnachmittag diese Lüge aufgetischt hast, ist mir plötzlich klar geworden, dass ich im Grunde deiner Meinung war. Ich habe dieses Buch gehasst, ohne es zu wissen. In diesem Moment habe ich beschlossen, nichts zu sagen. Dich erzählen zu lassen, wie du mich haben willst. Vielleicht ist dieser Gilles, den du mir beschreiben würdest, ja besser als das Original. Eine korrigierte Version. Eine Chance, die man nutzen muss, wenn der Unfall einen Sinn haben soll. Also habe ich mich in diese Lüge geflüchtet, um dir zuzuhören, Lisa. Einfach nur zuzuhören und zu erfahren, mit welchem Mann du dich wohlfühlst. Nicht gerade fein. Was? Dein Verhalten. So wenig wie deins. Aber dafür aufschlussreich. Ich habe es wirklich genossen, von der Frau, die ich liebe, neu erschaffen zu werden und war schon auf dem besten Weg, mich deinem Bild anzugleichen. Aber? Zuerst kam die Erinnerung zurück. Dann begriff ich, dass deine neue, maßgeschneiderte Persönlichkeit mir bald zu eng werden würde. Und dann habe ich mich gefragt, was du überhaupt bezweckst. Und bin schließlich darauf gekommen, dass das Problem nicht bei mir liegt, sondern bei dir. Was soll das? Was machst du da? Ich zeig dir, was ich weiß. Eins, zwei, drei. Ah, Nummer vier ist bereits leer. Fünf. Du hast es gewusst? Fünf Flaschen für den Weltschmerz. Whisky der billigsten Sorte. Fusel für Alkoholiker. Du bist abhängig. Du hast es gewusst? Seit Monaten. Seit wann genau? Du tanzt dich hervorragend. Man sieht dich weder trinken, noch habe ich dich betrunken erlebt. Die Flaschen da habe ich per Zufall entdeckt, beim Aufräumen. Du räumst auf? Ich habe ein Wörterbuch gesucht. Und dann habe ich dich beobachtet, ohne etwas zu sagen. Hör auf. Nein, ich höre nicht auf. Lass mich, ich schäme mich. Ich muss mich schämen, ich. Seit ich die Flaschen hinter meinen Büchern fand, habe ich mich genauso geschämt wie du. Warum hast du ein Alkoholproblem? Ich habe kein Alkoholproblem. Du trinkst? Ja, ich trinke. Trotzdem habe ich kein Alkoholproblem, sondern ein Problem mit dir. Und das wäre? Manche trinken, um zu vergessen. Ich nicht. Ich hätte nie mein Gedächtnis verloren. Selbst nicht beim schlimmsten Schlag auf den Kopf. Meine Erinnerung, unsere Erinnerung lässt sich nicht ausschalten. Nicht durch zwei, drei oder fünf Flaschen. Insofern ist deine kleine Beule. Sie würde bemerkt haben, dass sie böswillig geworden ist. Ihr wäre ebenfalls betroffen. Zumindest eine Weile. Was ist passiert an dem Abend? Nichts. Du verschweigst mir etwas. Du kommst schon noch dahinter. Du hast ja auch meine Flaschen gefunden. Lisa, ich bin nicht dein Feind. Ah ja. Ich liebe dich. Worte haben für dich nicht die gleiche Bedeutung wie für mich. Ich liebe dich. Und ich liebe Roquefort, Ferien im Schnee und vor allem, dass man mich in Ruhe lässt. Den trinke ich jetzt, Ex. Sauf ab von mir aus. Du kannst ja schwimmen. Ich mach die Flasche leer. Du willst mich nicht daran hindern? Wozu? Ich würde dich gegen wen auch immer verteidigen, aber gegen dich selbst. Er würde mir ganz langsam das Glas aus der Hand nehmen. Du lebst neben mir, nicht mit mir. Sie würde sich an mich schmiegen. Was stimmt eigentlich nicht zwischen uns? Voller Liebe. Oder nicht mehr? Wie ein verlassenes Kind. Ich habe in letzter Zeit viel an unsere erste Begegnung gedacht. Das war überhaupt das Erste, was mir wieder einfiel im Krankenhaus. Daran erinnerst du dich noch? Ich glaube schon. Genau? Ich hoffe. Was meinst du, ist es ein gutes oder ein böses Omen, wenn man sich bei einer Hochzeit kennenlernt? Du hast dir mächtig Zeit gelassen, mich anzusprechen. Umschwärmt, wie du warst. Aber du hast dich in Schweigen gehüllt. Wie ein wandelndes Geheimnis. Von unsichtbaren Mauern abgeschirmt. Entlegen. Unerreichbar. Du hast mich tief beeindruckt. Na, na. Ich habe dich den ganzen Tag nicht aus den Augen gelassen. Und abends hatte ich es immer noch nicht geschafft, dich anzusprechen. Mir hat man erzählt, du stellst jeder Frau nach. Nicht allen. Zu höchsten Höhen habe ich mich nie vorgewagt. Gegen Mitternacht hast du plötzlich im Laufschritt das Schloss verlassen. Ich gehe auf die Terrasse, nichts. Ich gehe weiter und da bist du, hinten am Parkplatz und spuckst. Wie ein Reiher. Ich fürchte, sie haben auf mein Auto gekotzt. Tut mir leid. Die Farbe hat mir sowieso nie gefallen. Ich hätte lieber etwas Originelleres gehabt. Jetzt ist sie jedenfalls konkurrenzlos. Seit heute Vormittag träume ich davon, mit Ihnen zu sprechen. Aber so war das eigentlich nicht geplant. Ich habe ein Glas nach dem anderen gekippt, um mir Mut anzutrinken. Ich wollte Eindruck machen, glänzen. Und jetzt? Das Leben ist wirklich grausam. Das Leben macht, was es will. Vielleicht machen Sie sich erst mal ein bisschen frisch. Warten Sie auf mich? Auf einen Mann, der sich so exzellent auf Autos versteht, wartet jede Frau. Welcher Typ Frau sind Sie? Ihr Typ vielleicht? Mit Sicherheit. Bei jedem Wort bricht mir der Schweiß aus, pocht das Blut in den Adern und im Kopf herrscht Chaos. Alles Symptome einer Krankheit, die man unwiderstehliche Anziehungskraft nennt. Bedauere, da weiß ich kein Gegenmittel. Sie sind das Gegenmittel. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Wie sind Sie? Kühl, schüchtern, maßvoll, ausschweifend, zügellos? Ich will nur wissen, ob ich hartnäckig sein soll oder nicht. Ob ich über Sie herfalle, wozu ich größte Lust hätte, oder ob ich auf Distanz bleibe. Kurzum, sind Sie der Typ, der am ersten Abend mit jemandem ins Bett steigt? Was glauben Sie? Ich bin's jedenfalls. Oh, welcher Mann nicht. Haben Sie denn keine Lust? Doch. Verstehe, Sie weigern sich nur, damit ich Ihnen später nicht vorwerfen kann, Sie wären leicht zu haben. Sie malen sich eine reizende Zukunft aus. Sie lehnen also aus Vorsicht ab. Vielleicht. Sie setzen wohl lieber die Gegenwart aufs Spiel zugunsten einer hypothetischen Zukunft. So bin ich nun mal, alles oder nichts. Außerdem habe ich es doch wohl verdient, dass man sich etwas geduldet, oder? Schließlich habe ich auch auf Sie gewartet. Ganze 5 Minuten. Gibt es jemanden in Ihrem Leben? Im Moment gibt es Sie. Unsere Lippen würden sich berühren. Noch nicht. Er würde noch zudringlicher. Nein, noch nicht. Spielst du die Szene von früher oder die von heute Abend? So oder so. Meine Antwort heißt noch nicht. Findest du es nicht albern, dich ständig zu zieren? Ich ziere mich nicht. Ich zögere. Frauen haben offenbar den Hang, aus Männern Bettler zu machen. Wenn ich dir zu verstehen gebe, dass ich gern mit dir schlafe, habe ich immer das Gefühl, um Almosen zu bitten. Und wenn du mir die Gnade erweist, habe ich das vage Gefühl, vor einer Betschwester zu stehen, was in dem Moment nicht gerade meinen Wunschvorstellungen entspricht. Aber, mein Sohn, gefallen dir meine Brüste nicht? Warum ergreift eine Frau nie die Initiative? Weil eine Frau klug genug ist, dem Mann das Gefühl zu geben, dass nur er seiner Lust folgt. Wenn das so ist, wer manipuliert dann wen? Schlag nach bei den kleinen Eheverbrechen. Und wer gewinnt? Die, die nachgeben kann. Sie allein kontrolliert das Spiel. Lisa, du musst mir die Wahrheit sagen. Was ist passiert? Wann? An dem Abend, als ich gestürzt bin. Wieso schaffe ich es nicht, mich daran zu erinnern? Weil es dir in den Kram passt, nehme ich an. Wie bitte? Du versuchst, deinen Nutzen daraus zu ziehen. Ist denn was Schlimmes vorgefallen? Schlimm? Oh ja, das kann man sagen. Und was? Wenn dein Verstand beschlossen hat, es zu vergessen, will er dir wohl die Wahrheit ersparen. Warum soll ich dann reden? Es ist besser so, glaub mir. Ich bin gar nicht gestürzt. Stimmt's? Wenn ich mir die Treppe so ansehe, kann ich nicht begreifen, wie ich hier eine Stufe verpassen und mir dort den Kopf aufschlagen konnte. Das muss ein äußerst komplizierter Salto gewesen sein. Ja, da ist was dran. Du hast gelogen, Lisa. Um dich zu schützen, Gilles. Dein Gehirn macht das auch, wenn es dir den Zugang zu deinen Erinnerungen verweigert. Und wovor soll ich geschützt werden? Vor dir natürlich. Vor dir selbst. Ich hab's gewusst. Mir war schon an der Tür klar, dass mich hier irgendeine dunkle Geschichte erwartet. Hör auf zu grübeln, Gilles. Wenn du's weißt, quälst du dich nur noch mehr. Was ist passiert? Ich möchte es nicht sagen. Auch ich versuche zu vergessen. Lisa, liebst du mich wenigstens? Was glaubst du wohl, warum ich gerne alles vergessen möchte? Wenn du mich auch nur ein bisschen liebst, musst du mir sagen, was an dem Abend passiert ist. Nichts, Gilles. Lisa, bitte. Wir sind zusammen, es liegt hinter uns. Was liegt hinter uns? Du hast versucht, mich umzubringen. Er würde mich fassungslos anschauen. Du hast versucht, mich umzubringen. Als du nach Hause kamst, war ich gerade dabei, meine Sachen zu packen. Ich habe dir erklärt, dass ich dich verlasse. Du? Exakt dieselbe Frage wie vor 2 Wochen. Als ob für alle Ewigkeiten ausgemacht wäre, dass nur einer von uns beiden irgendwann das Weite sucht. Natürlich du. Aber warum? Ja, das war die 2. Frage. Ich hoffe, damit haben die Parallelen zwischen der alten und der heutigen Diskussion ein Ende. Keine Angst. Ich bleibe ganz ruhig. Versprochen. Gut. Also. Ich war müde. Ja, einfach müde. Von unserer Ehe. Die dir mehr gegeben hat als mir. Ich wollte, dass du meine Entscheidung respektierst, ohne weitere Erklärungen. Und anfangs habe ich gedacht, du lässt mich gehen, aber dann hast du plötzlich angefangen zu schreien. Wer ist es? Wie heißt der Kerl? Zu wem gehst du? Und als ich gesagt habe, zu niemandem, hast du kein Wort geglaubt. Du hast mir deine alte Theorie aufgetischt. Männer gehen fremd, um bei ihrer Frau zu bleiben. Frauen nehmen sich einen Liebhaber, um ihren Mann zu verlassen. So ist es doch. Ach, aber deine Theorie passt nicht auf mich. Und das soll ich dir glauben? Bitte. Fang nicht schon wieder an, ja? Okay. Ab da ist das Ganze eskaliert. Du bist ausfallend geworden, gewalttätig, du. Als ich mit meinem Koffer die Treppe runterkam, hast du dich auf mich gestürzt und versucht, mich zu erwürgen. Ich wollte mich wehren. Ich habe eine kleine Statue gepackt. Und ich habe dir wehgetan. Ein paar blaue Flecken, weiter nichts. Deshalb bin ich auch in den ersten Tagen nicht im Krankenhaus gewesen. Jetzt verstehe ich, warum du nicht willst, dass ich dich anfasse. Dann bin ich wohl jetzt dran. Ich kann nicht hier bleiben, Lisa. Aber ich habe das Schlimmste getan, wozu Menschen fähig sind. Etwas, das niemand verzeihen kann. Und das dir endgültig jedes Vertrauen genommen hat. Ich hätte noch eine Frage, Lisa. Die letzte, bevor ich gehe. Ja? Gibt es wirklich keinen anderen Mann? Nein. Umso schlimmer. Adieu. Gilles, bitte. Bleib. Unmöglich, Lisa. Was soll ich denn machen nach allem, was ich dir angetan habe? Soll ich dich bitten, mir zu verzeihen? Das kannst du doch gar nicht. Bleib noch einen Moment. Ich möchte dir etwas sagen. Weißt du, für dich ist die Situation neu, aber ich hatte 2 Wochen Zeit, mich daran zu gewöhnen. Ich habe mir alles zigmal durch den Kopf gehen lassen. Und wenn ich mich dafür entschieden habe, dich im Krankenhaus zu besuchen und später hierher zu holen, dann geschah das in voller Kenntnis der Tatsachen. Mir war klar, dass du dich wieder erinnern würdest. Oder ich zumindest dabei helfen könnte. Ich verstehe nicht, was du damit sagen willst. Ganz einfach, Gilles. Ich verzeihe dir. Das kann man nicht verzeihen. Doch. Ich wollte es von Anfang an und ich hab's geschafft. Ich habe dir verziehen. Danke. Was machst du? Ich gehe. Danke, dass du mir den Abschied leichter gemacht hast. Gilles, hast du nicht verstanden, was ich eben gesagt habe? Doch, ich glaube schon. Ich will, dass du bleibst. Ich möchte, dass wir weiter zusammenleben. Vor 2 Wochen wolltest du mich doch noch verlassen. Das war vor 2 Wochen. Du weißt, was seitdem passiert ist. Ich habe dich angegriffen und ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich werde dich nie mehr verlassen. Ich glaube an unsere Ehe. Warum? Sie wird nie in die Brüche gehen, kommt nicht in Frage. Ich arbeite seit 15 Jahren daran, sie ist mein Werk, unser Werk. Bist du nicht auch stolz darauf? Aus Stolz an der Ehe festzuhalten, ist nichts als Eigenliebe. Bleib bei mir. Tut mir leid, ich kann dir nicht ganz folgen. Ich habe schon nicht begriffen, wieso wir uns vor 2 Wochen trennen sollten. Aber warum wir jetzt unbedingt zusammenbleiben müssen, ist mir wirklich schleierhaft. Keiner kann seinem Schicksal entgehen. Und du bist mein Schicksal. Wir sind miteinander verbunden. Du kannst nicht über mich bestimmen, aber du beherrschst meine Erinnerungen, meine Träume, meine Hoffnungen. Wir können uns trennen, aber verlassen können wir uns nicht. Die ganzen Tage, an denen du nicht da warst, sind dir meine Gedanken gefolgt, meine Zweifel, meine Fragen. Was heißt es, jemanden zu lieben? Wirklich zu lieben? Es heißt, dass du ihn über alles und gegen alles liebst. Ihm und dir selbst zum Trotz. Unbeirrbar, von nichts und niemandem abhängig. Ich liebe das, was du magst. Das, was du hast. Selbst den Schmerz, den du mir zufügst. Er kann mir nichts anhaben. Ist im Nu vergessen, ein Nichts, das keine Narben hinterlässt. Liebe ist die Kraft, die dir hilft, alles durchzustehen. Lust und Leid und alles mit der gleichen Intensität. Ich habe dich geliebt, bevor du mich töten wolltest. Ich liebe dich immer noch, auch danach. Ein Teil von dir ist in mir. Und dort wird es bleiben, selbst wenn du gehst. Wir sind untrennbar miteinander verbunden. Also? Also was? Noch würde er zögern. Wehrlos, verletzlich. Also, sie würde mich flehend anschauen. Dann kann ich auch bleiben. Wo ich schon mal hier bin. Sie würde mich leidenschaftlich küssen. Das hat sich doch gelohnt. Kein Vergleich zu vorhin. Weißt du was? Lass uns ausgehen und noch irgendwo was trinken, ja? Ich zieh mich schnell um. Sie würde gehen. Voller Ungeduld. Um sich schön zu machen. Er würde eine CD einlegen, einen Blues. Er würde zuhören, aufmerksam. Als enthielten die Töne eine geheime Botschaft. Seine Augen würden zu glitzern beginnen. Jetzt würde er wissen, was er tun wird. Wie findest du das Kleid? Genierst du dich, wenn ich so rumlaufe? Sehr. Wunderbar. Dann ist es perfekt. Diese Musik, erinnert die dich nicht an irgendwas? Keine Ahnung. Nein, ich glaube nicht. Das ist die Musik, die an dem Abend spielte. Ich bin spät gekommen, so gegen 8. Alles war dunkel. Und ich habe gedacht, du wärst noch unterwegs. Ich habe die Platte hier aufgelegt, die Lampe über meinem Sessel eingeschaltet und die Zeitung aufgeschlagen. Plötzlich höre ich hinter mir ein Stoffrascheln. Ein Luftzug, der die Vorhänge bewegt, denke ich, und lese weiter, bis es wieder raschelt. Ich drehe mich um, sehe gerade noch, wie im Halbdunkel etwas über mir schwebt. Und dann kam der Schlag. Kleine Eheverbrechen. War wohl doch dein bestes Buch. Ja. Wer tötet wen? Nur, dass ich zu naiv war, mir vorstellen zu können, dass einer den anderen einer Tat bezichtigt, die er selbst begangen hat. Respekt. Damit hast du mich klar übertroffen. Wenn sich in einer Ehe Gewalt etabliert, spielt es keine Rolle, wer sie ausübt. Bravo, Frau Anwältin. Ein gelungenes Plädoyer. Welche Gewalt meinst du? Die Gewalt, 15 Jahre zu überstehen. Die Gewalt, dass du mir so gefällst. Die Gewalt, dass ich dich altern sehe, mich altern sehe und uns nicht aufgeben kann. Die Gewalt, dass du schön bist. Die Gewalt, dass ich Angst habe, du wirst mich verlassen. Die Gewalt, dass du ein Mann bist und ich eine Frau. Dass Männer überzeugt sind, besser zu altern und Frauen daran glauben, dass du Eindruck machst, gefällst und weitergefallen wirst. Dass dir auf der Straße mehr junge Mädchen zulächeln als mir junge Männer. Dass du leicht auf mich verzichten kannst, während ich außerstande bin, ohne dich zu lieben. Das ist nicht wahr. Oh, doch. Du irrst dich. Ja, und? Lisa, dafür tötet man nicht. Was weißt du schon davon? Ich wollte dich nicht töten. Ich wollte nur nicht mehr leiden müssen. Warum trinkst du, Lisa? Um mich zu provozieren? Soll ich mich irgendwann mit einer Frau zeigen, die aufgegangen ist wie ein Hefekloß und andere geringschätzig mustert nach dem Motto, schaut her, er ist trotzdem bei mir geblieben? Aha, du nickst. Du sagst ja, wie immer. Ja, damit ich zufrieden bin. Ja, damit du deine Ruhe hast. Ja, damit die Wahrheit unter Verschluss bleibt. Wie wär's, wenn du mal versuchst, mir alles zu erklären? Unsere Ehe. Ja. Sie bedeutet mir sehr viel. Und dir nicht. Das ist falsch, aber egal, mach weiter. Für dich ist sie nur ein praktisches Arrangement. Auch falsch. Weiter. Die Liebe ist zum Untergang, verdammt. Ein Zitat von dir aus Kleine Eheverbrechen. Als ich das Buch damals las, hatte ich das Gefühl, ein Gespräch zu belauschen, das nicht für meine Ohren bestimmt war. Ein Gespräch, in dem du mich schlecht machst und endlos Gemeinheiten über uns verbreitest. Das hat mir alle Illusionen genommen. Der Untergang der Liebe. Die Termiten, die gefräßigen Biester, die an Balken und Stützen nagen. Man sieht sie nicht, man hört sie nicht, aber sie nagen und nagen, bis das Haus zusammenbricht. Alles ist hohl geworden und niemand hat's gemerkt. Bequemlichkeit ersetzt Liebe. Gefühle werden von Gewohnheiten abgelöst. Am Anfang hast du mir den Vorzug gegeben, aber tust du es immer noch? Du gibst vor, mich zu lieben, aber gefall ich dir bis heute? Weil ich da bin, hat sich die Frage erledigt und das Verlangen auch. Du wünschst dir nicht mehr, mit mir zu leben, du lebst ja schon mit mir. Du rennst gegen mich an, du nimmst mich in Kauf. Aber ich will weitermachen. Wozu? Denk an deine Worte. Mann und Frau bleiben nur aus Eigennutz zusammen. Aus Angst vor Veränderung, Furcht vor dem Alter und der Einsamkeit. Sie werden schwächer, stumpfen ab, begraben die Idee, noch etwas aus ihrem Leben zu machen und nehmen sich nur noch bei der Hand, um den Gang zum Friedhof nicht allein anzutreten. So viel zu den Gründen, aus denen du bei mir geblieben bist. Während du natürlich nur noble Gründe hast. Ja. Und welche? Dich. Du liebst mich, also bringst du mich um. Ich liebe dich und das bringt mich um. Ich war sehr unglücklich an dem Tag, sehr allein. Ich fing an zu trinken. Anfangs nur wenig, um die Zeit zu überbrücken, aber du bist nicht nach Hause gekommen. Also habe ich weiter getrunken. Je länger ich wartete, desto mehr hast du mir gefehlt. Du hast dich absichtlich verspätet. Du hast mich verhöhnt, verachtet, mit Füßen getreten. Ich habe kühl kombiniert. Wenn er mich angeblich nie betrügt, heißt das, er betrügt mich dauernd. Wenn er andere Frauen nie erwähnt, dann heißt das, er trifft sie ständig. Wenn er nirgendwo kompromittierende Indizien rumliegen lässt, ist er perfekt organisiert. Es ist schon vertrackt mit dem Trinken. Man glaubt, seinem schlimmsten Feind die Tür zu verschließen, dabei nimmt man ihn bei sich auf. Der Verdacht, der einschlafen soll, wird durch Alkohol wacher, lebendiger und bedrohlicher denn je. Ich war überzeugt, dass du mich verlassen willst. Beim ersten Schluck aus der Flasche hielt ich es für wahrscheinlich, beim letzten für sicher. Als du endlich aufgetaucht bist, war ich außer mir vor Zorn. Hab mich versteckt und auf dich eingeschlagen. Du hast geglaubt, ich war bei einer anderen? Das interessiert mich nicht. Hast du das geglaubt? Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich muss das nicht unbedingt wissen. Hast du das geglaubt? Wir führen eine offene Ehe. Du gehst, wohin du magst und ich auch. Damit ist das Thema wohl erledigt. Also du hast es geglaubt? Ich bitte dich. Du willst mir doch nicht unterstellen, ich wäre eifersüchtig. Aber sicher. Nein! Na schön, es ist kindisch, aber trotzdem zutreffend. Ich bin nicht kindisch. Doch. In Gesellschaft gibst du dich liberal und tolerant. Und in Wirklichkeit ist dir schon der Gedanke zuwider, ich könnte irgendwann mal eine andere Frau anfassen. Natürlich! Heißt das, du bist überhaupt nicht liberal? Nie und nimmer. Du bist also eifersüchtig? Sehr. Und wir führen keine offene Ehe? Theoretisch schon. Sehr abstrakt. Zwischen Dessert und Kaffee. Nicht für den Rest der Zeit. Damit bin ich aber gar nicht einverstanden. Ich auch nicht. Ich bin mit mir selbst nicht einverstanden. Weil ich nicht ein Hirn habe, sondern zwei. Doch, Gilles, zwei. Ein modernes und ein archaisches. Das eine respektiert deine Freiheit, akzeptiert die Toleranz, ist ein Muster an Verständnis. Das Archaische will dich ganz für mich, weigert sich zu teilen, zuckt bei jedem anonymen Anruf zusammen, rätselt an unerklärten Restaurantrechnungen und wittert den kleinsten, hauchfremden Parfums. Es wird misstrauisch, wenn du wieder Sport treibst, dir neue Sachen kaufst oder nachts im Schlaf lächelst. Es schmiedet finstere Mordpläne bei der Vorstellung, dass dich eine andere Frau umschlingt, ihre Arme um deinen Hals legt, ihre Beine für dich öffnet. Es ist ein Reptil mit gelben, bohrenden Augen, das keine Ruhe kennt. Es steckt in mir, Gilles, ist ein Teil von mir und es wird auch nach über 2000 Jahren Evolution kaum möglich sein, mir diese animalische Seite der Liebe zu nehmen. Lisa, die Ehe ist ein Haus, zu dem beide Partner die Schlüssel besitzen. Wenn man es von außen abschließt, wird das Haus zum Gefängnis und die Partner zu Gefangenen. Kennst du Leute, die nur auf Abenteuer aus sind, wenn sie ausgehen? So einer bist du. Nein. Du triffst andere Frauen. Du hast Verabredungen. Weißt du oder vermutest du? Na schön, ich vermute. Aber das ist egal. Es tut deshalb nicht weniger weh. Na, vielleicht sogar mehr. Da nagen sie wieder, die Termiten. Und ich weiß auch wo. In deinem Kopf. Kein Wunder, wenn du mir nie was sagst. Es wäre respektlos, alles zu sagen. Was den Abend betrifft, hast du allerdings recht. Ich war tatsächlich mit einer Frau zusammen. Ah, siehst du? Und zwar mit Roseline, meiner Lektorin. Roseline? Ja, mit der dicken Roseline, die du immer so charmant als Kuh ohne Hörner bezeichnest. Aber es stimmt doch, dass sie keine Hörner hat, oder? Alles in allem bin ich also schuld an deinen Vorstellungen. Du hast mir gleich hier den Prozess gemacht, in Abwesenheit des Beklagten, ohne Verteidiger oder Gegenbeweis, zwischen zwei Flaschen Whisky. Dann hast du das Urteil gesprochen und sofort vollstreckt, weil in deiner Fantasie ein virtueller Gilles von dir genug hatte und sich in den Armen einer anderen wälzte. Das Problem ist nur, dass du nicht auf einen virtuellen Kopf eingedroschen hast, sondern auf meinen. Entschuldige. Allerdings war ich wohl auch mal dran, wenn du dich sonst immer selbst strafst und dein Gift in dich hineinschlürfst. Tut mir leid. Vielleicht bist du ja nur für kurze Beziehungen geschaffen. Nein! Etwas in dir sträubt sich dagegen, mit mir alt zu werden. Etwas in dir will, dass unsere Beziehung ein Ende hat. Nein! Doch, doch. Du hast lieber alles unter Kontrolle. Offenbar kannst du nicht umgehen mit Ohnmachtsgefühlen. Ohnmachtsgefühle? Und dass sich die Dinge deinem Einfluss entziehen, dass die Umstände stärker sind, deine Emotionen zu groß, zu überwältigend. Wer in jeder Lebenslage sicher sein will, muss sich mit kurzen Affären begnügen, mit fest umrissenen Beziehungen, die aus Anfang, Mitte und Ende bestehen und in klare Etappen gegliedert sind. Der erste Blick, das erste Lächeln, die erste Nacht, der erste Streit, die erste Versöhnung, der erste Überdruss, das erste Missverständnis. Der erste Urlaub, der missglückt, die erste Trennung, die zweite, dritte, dann die endgültige. Und das Ganze von vorn, unverändert, bis auf den Partner. Man nennt das ein Abenteurerleben. Es ist aber wohl eher eine trostlose Serie von Wiederholungen, in der nichts riskiert wird. Lange oder gar für immer zu lieben, ist riskant, unvernünftig, blanker Wahnsinn. Es ist viel vernünftiger, nur so lange zu lieben, wie man noch Illusionen hat. Gehen sie verloren, geht man auch. Nein, nein, das will ich auf keinen Fall. Es ist gegen die Natur, für immer zu lieben. Nein! Wenn die Liebe halten soll, muss man mit der Unsicherheit leben. Man muss sich in gefährliches Gewässer wagen, wo nur Zuversicht weiterhilft. Man muss sich den wechselnden Wellen überlassen, dem Zweifel, manchmal dem Überdruss, manchmal der Gelassenheit. Aber man muss immer das Ziel im Auge behalten. Verlierst du denn nie den Mut? Doch. Und dann? Dann sehe ich dich an und denke, bei allen Zweifeln, Ängsten, Frustrationen, will ich dich verlieren? Die Antwort ist immer gleich. Und mit dir kommt neuer Mut. Lieben ist irrational, ein Wahn von gestern. Lieben ist nicht praktisch, nicht zu rechtfertigen, außer durch sich selbst. Wenn ich es jemals schaffe, dir zu glauben, kann ich mir selbst nicht mehr glauben. Es fällt mir schwer, Vertrauen zu haben. Was heißt haben? Vertrauen hat man nicht. Man schenkt es dem anderen. Eben, das ist mein Problem. Weil du dich zum Zuschauer machst, zum Richter. weil du etwas erwartest von der Liebe. Oh ja. Dabei erwartet sie etwas von dir. Denn du meinst, die Liebe muss dir beweisen, dass sie existiert. Bist du auf dem falschen Weg. Du musst beweisen, dass es sie gibt. Und wie? Durch Vertrauen. Also dann werde ich mal meinen Koffer holen. Er ist gepackt, seit 2 Wochen. Es kommt dir nicht in den Sinn, dass ich dir verzeihen könnte. Etwas viel, was du dazu verzeihen hättest. Meine Zweifel, mein Überfall aus dem Hinterhalt, meine Lügen. Ich kann dir ja Mengenrabatt einräumen. Nein, ich habe dich zu sehr leiden lassen. Das nehme ich gerne in Kauf. Wenn das der Preis ist, den wir für uns zahlen müssen. Du hast mir doch auch verziehen. Vorhin. Das war leicht. Schließlich hast du nicht versucht, mich umzubringen. Vorhin hast du noch das Lied gesungen, ich will mit dir leben. Ja. Und jetzt nicht mehr? Nein, vorhin wusstest du noch von nichts. Du dachtest, du wärst derjenige. Falsch. Ich wusste alles. Von dem Moment an, wo ich im Krankenhaus wieder zu mir kam, war auch die Erinnerung wieder da. Ich habe nie mein Gedächtnis verloren. Was? Meine Amnesie war ein Weg, die Wahrheit zu ergründen. Zu verstehen, warum du mich so sehr hasst, dass du mir im Dunkeln auflauerst. Meine Amnesie war vorgetäuscht, um auf Anfang zu gehen, dich wiederzufinden. Ich habe aus Liebe gelogen. Nach 15 Jahren ist uns nur die Lüge geblieben, um der Wahrheit näher zu kommen. Wahrheit? Na bitte, da ist sie. Du weißt Bescheid, ich weiß Bescheid. Und was weiter? Was fangen wir jetzt an mit der kostbaren Wahrheit? Vielleicht sollten Paare statt der Wahrheit Wunder teilen. Das Wunder, dass du mir gefällst, dass ich dir gefalle. Dass das nie vergeht. Das wird vergehen. Ich verzeihe dir, Lisa. Schön für dich. Nimm's doch einfach an, ja? Ich bitte dich. Bravo, sehr großmütig von dir. Aber ziemlich sinnlos, wenn du dir selbst nicht verzeihen willst. Hast du es eigentlich nie satt, die guten Rollen zu spielen? Die guten Rollen? Das muss mir entgangen sein. Ich hab's jedenfalls satt. Dass du das Durcheinander in meinem Kopf kennst. Dass du alles verstehst, alles entschuldigst, alles vergibst. Ich wünschte, du würdest mich hassen, mich schlagen, mich beschuldigen. Ich wünschte, du würdest leiden. Leiden wie ich. Vielleicht noch ein Glas für unterwegs? Bitte sehr. Perfekt. Ich hab's satt, dass du besser sein willst als ich. Vorhin war ich noch schlechter. Eigentlich bist du ja auch besser als ich. Aber das ist eben so schwer zu ertragen. Tut mir leid, einfach nur ich zu sein. Wir lieben uns, Lisa. Wir wollen uns doch gar nicht verlassen. Ja, wir lieben uns, aber wir lieben uns schlecht. Adieu. Lisa, ich möchte dir danken. Wie bitte? Ich habe dir nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe dich mit Zärtlichkeiten überhäuft. Sie dir übergeworfen wie einen Schleier, hinter dem dein Gesicht nicht mehr zu sehen war. Ich habe nicht mal den Versuch gemacht, dich zu fragen, warum du trinkst. Ich habe mich auf unserer gemeinsamen Zeit ausgeruht. 15 Jahre immerhin. Ohne zu erkennen, dass Liebe und Zeit schlechte Verbündete sind. Danke, dass du diese Ehe getötet hast. Dass du dieses Paar umgebracht hast, das sich fremd geworden ist. So viel Mut kann nur eine Frau aufbringen. Männer sind feige. Sie wollen die Probleme nicht sehen. Sie halten an der Vorstellung fest, dass alles in Ordnung ist. Die Frauen verschließen nicht die Augen. Heb dir das auf fürs nächste Buch. Die weiblichen Leser werden begeistert sein. Frauen gehen die Dinge zwar an, Lisa, haben aber leider die Neigung, das Problem bei sich selbst zu suchen. Sie führen die Abnutzungserscheinungen der Ehe auf ihre schwindenden Reize zurück, fühlen sich verantwortlich, schuldig, beziehen alles auf sich. Männer leiden an Egoismus, Frauen an Egozentrik. 1:1. 0:0 auf der ganzen Linie. Das Spiel ist aus. Adieu. Lisa, ich bin zurückgekommen. Es ist wahr, ich hatte keine Amnesie. Jedenfalls nicht nach dem Unfall. Ich hatte sie bereits vorher. Ich war Tag und Nacht mit dir zusammen und habe es nicht wahrhaben wollen. Du hast mich erregt und ich habe mich gleichzeitig nach anderen Frauen umgedreht. Im Grunde war ich treu, aber ich wäre lieber mit offenem Munde verreckt, als es zuzugeben. Ich habe dich angebetet und vergessen, es dir zu sagen. Ich bin eben nur ein Mann, Lisa. Und es ist typisch für uns, dass wir unser Schicksal nicht annehmen. Männer wollen frei sein. Aber was ist das für eine Freiheit, die sich für nichts engagiert? Sie ist hohl, leer, ohne Substanz. Sie trifft keine Wahl und keine Entscheidung. Männer fantasieren lieber von Freiheit, statt von ihr Gebrauch zu machen. Männer sind verkappte Romantiker. Sie führen ein geheimes Doppelleben. Ich wollte eine Liebe ohne Fesseln. Ich wollte Ehe ohne Treue. Ich war zwiegespalten, Lisa, hin und her gerissen und stolz darauf. Dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe, hätte bedeutet, mein anderes Ich zu verleugnen, es anzuketten, zuzugeben, dass unsere Ehe mein größtes, herrlichstes Abenteuer war, hätte mich lächerlich gemacht. Da bin ich nun. Ich habe meinen Doppelgänger im Krankenhaus gelassen. Er hat einen Schlag nicht überlebt. Niemand weint ihm eine Träne nach. Ich liebe dich, Lisa. Ich bin eifersüchtig auf das, was du für uns getan hast. Ich liebe dich, weil du nicht weich und nachgiebig bist. Ich liebe dich, weil du mir widerstehst. Ich liebe dich, weil du mir immer eine schöne Fremde sein wirst. Ich liebe dich, weil du dich nur hingibst, wenn du es willst. Und wenn ich dich töte? Wenn ich schon sterben muss, dann durch dich. Von dir getrennt zu sein, wird mich vergiften, nicht umbringen. Bleib. Bitte. Bleib bei mir. Ich will keine andere Frau. Und ich will keinen anderen Mörder. Adieu. Sie würde den Raum verlassen. Er würde rastlos umherwandern. Dann würde er eine CD einlegen. Einen Blues. Sie käme zurück. Er würde es hören, sich aber nicht umdrehen. Ich fürchte, ich habe auf dein Auto gekotzt. Die Farbe hat mir sowieso nie gefallen. Ich hätte lieber was Originelleres gehabt. Jetzt ist sie jedenfalls konkurrenzlos. Das Leben ist wirklich grausam. Das Leben geht seltsame Wege. Welcher Typ Mann sind Sie? Ihr Typ vielleicht? Mit Sicherheit. Bei jedem Wort bricht mir der Schweiß aus, pocht das Blut in den Adern und im Kopf herrscht Chaos. Alles Symptome einer Krankheit, die man unwiderstehliche Anziehungskraft nennt. Bedauere, da weiß ich kein Gegenmittel. Sie sind das Gegenmittel. Gibt es jemanden in Ihrem Leben? Im Moment gibt es dich. Kleine Eheverbrechen von Eric Emmanuel Schmidt, aus dem Französischen von Elke Bahr. Es sprachen Lisa Marion Martinsen, Gilles Christian Redl. Vokalquartett: Sopran Martina von Bargen, Alt Margit Hungerbühler-Lutter, Tenor Aaron Prujanski, Bass Achim Hoffmann. Komposition Wolfgang Florey. Technische Realisation Rudi Stückrath und Werner Jäger. Regieassistenz Claudia Katanek. Regie Norbert Schäffer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2004. Dramaturgie und Redaktion Ursula Schregel.